Ich möchte den Vortrag, den Herr Falting gestern gehalten hat, aufgreifen. Er hat betont, das Entrepreneurial Design muss stimmig sein zum Markt einerseits und zur Person andererseits. Es muss eine Resonanz auslösen, einmal draußen im Markt, so werden Kunden gewonnen. Wenn wir keine Resonanz im Markt haben, bekommen wir keine Kunden, können unsere Produkte oder Dienstleistungen nicht anbieten. Aber es muss eben auch zu unserer inneren Verfassung passen. Es muss eine Resonanz in uns auslösen, was wir vorhaben, damit wir die Energie, Kreativität und nötige Ausdauer entwickeln. Was heißt das, wenn man das jetzt gegenüberstellt, Markt einerseits und Person andererseits? Ich denke, wir sollten das gar nicht gegenüberstellen, sondern beides in einen ganz engen Zusammenhang bringen. Und im Hinblick auf den Markt müssen wir uns anschauen, was sind die erfolgsentscheidenden Wettbewerbsfaktoren, wenn man ein Unternehmen erfolgreich im Markt durchsetzen will. Man braucht eine gewisse Einzigartigkeit. Es muss eine Knappheit im Markt im Hinblick auf das eigene Angebot vorliegen, sodass man gesucht wird. Das, was man sich selbst hat einfallen lassen oder was Sie sich einfallen lassen werden, muss wenig ersetzbar sein durch andere Angebote. Es muss andererseits von Ihnen in einer größeren Zahl auch zur Verfügung gestellt werden können. Es muss skalierbar sein. Es muss mit anderen Ressourcen verknüpfbar sein. Da haben wir wieder diesen Komponentengedanken. Und es sollte erneuerbar sein. Wenn man die Wettbewerbsfaktoren mal vergleicht mit den Kapitalien, die eingesetzt wurden über die Geschichte der letzten 150 Jahre, dann spielte zunächst das ökonomische Kapital die entscheidende Rolle. Also der Besitz von Grundstücken, von Maschinen, von Finanzmitteln. Das war so Anfang des 19. bis Ende des 19. Jahrhunderts und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und dann wurde auf einmal etwas sehr viel wichtiger als das Kapital, nämlich das Humankapital, also das Wissen, die Fähigkeiten von Menschen. Die wurden zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Erfahrungen, die in einem Unternehmen stecken, das Know-how, die Ausbildung, die Ideen, die geschöpft wurden. Und dann, so ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde auf einmal das Sozialkapital, die Vernetzung, die Beziehung, die man aufbaute, die globale Verbindung der unterschiedlichen Ressourcen immer wichtiger, aber auch Freundschaften spielen eine große Rolle. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo das psychologische Kapital zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird. Die anderen Kapitalfaktoren müssen vorhanden sein, zumindest ausreichend, aber der wettbewerbsentscheidende Punkt ist zunehmend das psychologische Kapital, sowohl der Unternehmensgründer als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen. Was ist das psychologische Kapital? Es setzt sich aus einer ganzen Reihe von Komponenten zusammen, unter anderem aus der Selbstwirksamkeit, aus dem Selbstwirksamkeitsgefühl von Unternehmern und Mitarbeitern, aus einem genügend starken Ausmaß von Hoffnung, genügend starkem Ausmaß von Optimismus, einem genügend starken Ausmaß von Resilienz, also der Fähigkeit, auch Rückschläge zu verkraften, weiterzumachen, wenn es so aussieht, als ob es nicht weitergeht, stabil zu sein in Krisen, und der Kohärenz, dem Stimmigkeitsgefühl, dem Resonanzgefühl zu sich selbst und eben zum Markt. Und wenn man also diese Entwicklung sieht, dann besteht die Möglichkeit für Sie, sich im Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, nicht nur durch die Idee, die Sie entwickeln, nicht nur durch das Konzept, sondern vor allen Dingen auch dadurch, dass Sie psychologisches Kapital erwerben, verstärken, anhäufen und auch die Ausschau danach halten, wenn sie ein Team zusammenstellen, welches psychologische Kapital ist in den Menschen vorhanden, die in diesem Team mitarbeiten sollen. Wie stark ist deren Optimismus, deren Hoffnung, deren Resilienz, deren Selbstwirksamkeitsgefühl? Was heißt das jetzt, stimmig zur Person? Um welche Resonanz geht es dabei? Resonanz ist zunächst einmal ein verstärktes Mitschwingen. Die Resonanz wird uns erfahrbar als eine Stimmigkeitsempfindung, als ein spürbarer Grad von Übereinstimmung. Zum einen, wie wir gesehen haben, zum Markt, zu den Kunden, aber eben auch zu sich selbst. Und es ist der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Asron Antonovsky gewesen, der für diese Übereinstimmung den Begriff Sense of Coherence, also Kohärenzgefühl, geprägt hat. Dieses Kohärenzgefühl im Übrigen ist seiner Forschung nach eine der wesentlichen Quellen von Gesundheit. Und es ist eine, wie er geschrieben hat, globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat. Die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus den von innen kommenden und von außen kommenden Impulsen ergeben, sollten strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sein. Und es müssen einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die von den Stimuli ausgehen, zu begegnen. Und drittens, diese Anforderungen sollten Herausforderungen sein, die bei denen sich Anstrengung und Engagement lohnen. Wenn man das zusammenfasst, geht es also einmal um Vorhersehbarkeit, um die Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit und drittens die Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit. Auch das wurde gestern in den Keynotes deutlich gemacht. Die Sinnfrage ist hier ein ganz entscheidender Faktor. Menschen sowohl als Unternehmer wie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen sind nur dann wirklich mit der Resonanz erfüllt und dabei und mit einem Engagement dabei, wenn sie Sinn spüren in dem, was sie tun. Diese Faktoren werden in unserem inneren System ständig überwacht. Wir haben also laufend eine innere Überprüfung, ob wir kohärent leben oder nicht. Und wir erleben das dann als ein gutes oder sehr gutes oder auch nicht so gutes oder gar schlechtes Gefühl. Ein hohes Maß an Kohärenz, an stimmiger Resonanz erleben wir als sogenannte Flow-Erfahrung. Das hat der Professor Csikszentmihalyi gründlich untersucht in den letzten 40 Jahren. Und wir sollten unser Entrepreneurial Design so gestalten, dass die Aussicht auf solche Stimmigkeitseindrücke, auf Flow-Erfahrung bietet. Also so, dass wir unsere Anstrengungen dort aufwenden, wo diese innere Resonanz häufig aufgrund unserer persönlichen Komponenten überhaupt möglich und wahrscheinlich ist. Csikszentmihalyi war viele Jahre, Jahrzehnte Professor in Chicago, ist inzwischen emeritiert und arbeitet aber weiter, ist gerade vor ein paar Wochen 81 Jahre alt geworden, an der Claremont Hochschule in der Nähe von Los Angeles. Und er hat herausgefunden, die Voraussetzungen, die entstehen, damit so eine Flow-Erfahrung entstehen kann, zunächst bei Menschen, die das sehr häufig erleben, wie Bergsteiger, Schachspieler, Chirurgen, Tänzer. Und er hat bei denen Muster herausgefunden, die dann später, als er seine Untersuchung auf die allgemeine Bevölkerung in Chicago ausgedehnt hat, zwar sehr viel seltener, aber genauso übereinstimmend wie wieder auftauchten. Damals gab es noch keine Handys, also die Menschen wurden dann in Chicago, die Teilnehmer an dieser Versuchsreihe, mit Pagern ausgestattet, die mit einem Zufallsgenerator angesteuert 8 bis 10 Mal am Tag piepsten. Und dann haben die Menschen in kleinen Notizheften aufgeschrieben, um die und die Zeit hat es gepiepst, ich habe das und das getan und habe das und das Gefühl gehabt. Und aus diesen Zehntausenden von Daten, die da zustande kamen, hat er Muster rauskristallisiert. Und eines dieser Muster ist, das ist natürlich sehr deutlich bei Bergsteigern, Chirurgen, Schachspieler und Tänzern, dass sie jeweils ein klares Ziel verfolgen. Der Bergsteiger könnte auf 100 Berge hochgehen, er geht an diesem Tag auf diesen Berg hoch. Der Schachspieler, das klare Ziel, seinen Gegner schachmatt zu setzen. Das ist der Reiz bei Spielen. Deswegen spielen Menschen so gerne, weil es da klare Ziele gibt und klare Regeln, wie man das Ziel erreichen kann. Der Chirurg sollte wissen, was er da rausholt oder reinsteckt. Der geht nicht morgens zur Arbeit und sagt, schneiden wir mal den Bauch auf und gucken wir mal, was wir heute machen. Nein, da sind ganz klare Ziele vorher sehr sorgfältig festgelegt. Und bei den Tänzern ist auch klar, die wollen gute Punkte von der Jury bekommen. Diese Anforderung eines klaren und anspruchsvollen Ziels, das ist im unternehmerischen Alltag oft nicht mehr gegeben. Sei es, dass die Ziele auf der oberen Ebene von Konzernen viel zu strategisch abstrakt sind, sodass die Mitarbeiter in den konkreten operativen Ebenen das gar nicht richtig verstehen, was die Unternehmensleitung vorhat. Und auf der operativen Ebene, da gibt es klare Ziele, sehr klare Ziele, mit Zeit- und mit Budgetangaben und so weiter. Das Dumme ist nur, dass die aufgrund der Dynamik unserer Zeit dauernd verändert werden. Dass ganz schnell durch Veränderungen bei den Lieferanten, Veränderungen im Markt, Veränderungen auch innerhalb der Struktur eines Unternehmens, Ziele, die man eigentlich hätte erreichen können, kurz vorher für nichtig erklärt werden und durch andere Ziele oder modifizierte Ziele ersetzt werden, sodass die Mitarbeiter ihrer möglichen Flow-Erfahrung beraubt werden. Wie man damit umgehen kann, es sind dann Detailfragen, aber so, damit Sie eine kleine Idee haben, es kommt eben darauf an, das in sehr kleine Aufgabenschritte runterzubrechen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich verwirklichen kann und das Gelingen erleben kann, sehr groß ist. Ein zweiter Faktor ist die Konzentration der Aufmerksamkeit auf ein begrenztes Feld von Informationen. Der Bergsteiger konzentriert sich auf den nächsten Griff, auf den nächsten Tritt. Und der Schachspieler konzentriert sich auf sein Feld von Schachfiguren. Den interessiert überhaupt nicht, was im Raum vor sich geht oder ob er Hunger oder Durst hat. Der konzentriert sich auf seine nächsten Züge. Und das ist so eines der hinteren Geheimnisse des Flow-Effektes. Er sagt, Csikszentmihalyi, unser Bewusstsein ist einem dauernden Durcheinander unterworfen. Er nennt dieses Durcheinander nicht mal Chaos, weil da gibt es ja Chaosforscher, die haben herausgefunden, im Chaos ist auch irgendwas von Ordnung, sondern er nennt das Entropie, psychische Entropie. Also unser Bewusstsein ist immer völlig durcheinander, hat Nachteile, hat Vorteile. Der Nachteil ist, wir haben dauernd ein Spannungsgefühl. Vorteil ist, dass der Mensch aufgrund der psychischen Entropie in der Lage ist, sich allen möglichen Situationen anzupassen und Zeit seines Lebens in der Lage ist, neue Dinge zu lernen. Haben wir gestern auch von Herrn Hüther gehört. Das ist alles jetzt erforscht, war aber im Grunde genommen als Erfahrungswissen auch immer schon da. Ein Mensch kann geboren werden in einem Iglu in Alaska oder in einem Kral in Afrika oder in einem Klinikbettchen in Berlin. Er kann sich hinterher auf all die anderen Umwelten immer wieder einstellen. Der kann vom Iglu in den Kral und vom Kral Mediziner in einer Klinik werden. Wir können ständig lernen, aber das geht nur, weil unser Gehirn so plastisch, so aufnahmefähig ist und uns im Grunde genommen durch das Spannungsgefühl, was wir haben, infolge dieser psychischen Entropie, uns innerlich auffordert, Struktur, Ordnung in unser Leben reinzubringen. Und wenn wir Momente haben in unserem Leben, wo wir nur relativ überschaubare, wenige Informationen verarbeiten müssen, wie die Situation am Berg oder bei der Operation. Der Chirurg sieht ja seinen Patienten gar nicht, das ist ja alles zugedeckt. Er sieht nur die Operations, Fläche, an der er arbeitet. Oder der Schachspieler mit seinem Brett, die Tänzer, die eng umarmt sich aufeinander konzentrieren, auf die Musik und die Bewegung. Alles andere wird ausgeblendet. Das empfindet unser Bewusstsein als beruhigend, als angenehm und schickt dann gleich Botenstoffe aus. Das berühmte Belohnungshormon Dopamin wird dann ausgeschüttet, was dieses Glücksgefühl uns vermittelt, was wir dann eben auch Flow nennen können, um uns aufzufordern, solche Zustände häufiger zu erleben, indem wir Struktur und Ordnung in unser Leben hineinbringen. Kommen wir zur dritten Voraussetzung, um Flow-Erfahrung zu sammeln. Das ist ein kontinuierliches und unmittelbares Feedback. Wenn der Bergsteiger einen Meter abrutscht, weiß er, ich entferne mich vom Ziel. Und dann muss er sich überlegen, was er tut, um die nächsten Schritte oder Griffe wieder richtig zu machen. Der Schachspieler sieht es sofort, wenn er Figuren verliert oder gewinnt, ist er auf dem richtigen oder falschen Weg. Und beim Chirurg, wenn er plötzlich das Blut fließt oder die Geräte nur noch leise vor sich hin summen, dann ist was schiefgelaufen und dann muss er ganz schnell eingreifen. Das haben die Leute aber auch gelernt, was sie dann zu tun haben. Das heißt, sie können sich ganz schnell wieder auf den richtigen Weg bewegen. Und die Tänzer, die bekommen nach jedem Tanz von der Jury ihre Noten. Die wissen auch immer ganz genau, wie es gelaufen ist. Auch das ist im Alltag sehr schwierig. Man kriegt natürlich einen auf den Deckel oder die Kunden beschweren sich, wenn was schiefläuft. Aber für das normale Gelingen, ja, kriegt man sein Gehalt oder macht seinen Umsatz, das wird nicht wirklich wahrgenommen. Also es ist also entscheidend, dass man da für sich selbst Maßstäbe setzt, Kriterien entwickelt, um festzustellen, bin ich auf dem richtigen Weg. Also eine Art Monitoring mit sich selbst zu machen, sich selbst zu beobachten, der Schachspieler macht das ja auch, der Bergsteiger macht das auch, sich selbst zu beobachten, sich selbst Feedback zu geben, ist ein weiterer Teil der Kunst, häufig Flow-Erfahrungen zu sammeln. Und damit kommen wir zum vierten und eigentlich entscheidenden Aspekt, den Csikszentmihalyi herausgefunden hat. Menschen haben Flow-Erfahrungen dann, wenn die Herausforderungen, denen sie sich stellen oder die das Leben ihnen stellt, in einer Balance stehen zu den Fähigkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Da wird Glück fast mathematisch fassbar. Ich habe das hier mal an einem Beispiel eines Bergsteigers dargestellt. Der hat also seine Fähigkeiten entsprechend ausgebildet, auf einen Berg zu klettern, in einer Weise, dass ihm nichts passiert. Und er hat jetzt einen 1400 Meter hohen Berg erklommen, ist oben angekommen und hat diese Glückserfahrung. Die Fähigkeiten und die Herausforderungen stimmen überein. Da sagt er, toll, jetzt weiß ich, wie ich glücklich werde, mache ich nächsten Monat nochmal, suche mir einen ähnlich schwierigen Berg und kletter den hoch. Vielleicht ein kleines bisschen höher, aber es klappt wieder. Wieder diese intensive Glückserfahrung. Und dann sagt er, das mache ich jetzt jeden Monat. Und schon im dritten Monat, er hat ja zwischendurch ordentlich trainiert, passiert was ganz Eigenartiges. Er kommt zwar oben an, hat aber nicht mehr dieses intensive Glücksgefühl. Er ist aus dem Flow-Kanal herausgerutscht, weil er aus der Balance zwischen Herausforderungen und Fähigkeiten herausgerutscht ist. Die Fähigkeiten haben sich durch das dauernde Klettern und das Training zwischendurch bedeutend erweitert, aber er ist in der gleichen Herausforderungsebene geblieben und dann signalisiert das System Langeweile. Zunächst ein Gefühl von Routine kommt auf und dann letztlich, wenn er da immer weiter die Berge hochklettert, wird es schließlich langweilig. Und das ist schon ein eigenartiger Vorgang. Manche Menschen brauchen dann ziemlich lange herauszufinden, was sie tun können. Aber unser Bergsteiger, der hat so von außen einen Impuls bekommen, nämlich der Deutsche Alpenverein hat einen Prospekt verschickt, Flug nach Nepal. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Da geht es also 6000 Meter hoch. Und da reichten seine Fähigkeiten nicht aus. Bei 3000 Meter muss er abbrechen. Das war also alles zu gefährlich und zu anstrengend. Er hat jede Menge Angst entwickelt, Stress entwickelt und natürlich, weil er es abbrechen muss, jede Menge Frustration erlebt. Das heißt, wenn wir in einen Bereich hineinkommen, wo die Herausforderungen deutlich größer sind als unsere Fähigkeiten, signalisiert das unser System auch. In Form von sehr unguten Gefühlen. Und so sagt Csikszentmihalyi, ist das Geheimnis des Glücks eigentlich, dass wir uns im Leben zwischen dem großen Feld von Unterforderung bewegen, wo also die Fähigkeiten größer sind als die Herausforderungen, und dem großen Feld von Stress, wo wir überfordert sind, wo die Herausforderungen größer sind als die zur Verfügung stehenden Fähigkeiten. Und solange wir uns im Flow-Kanal bewegen, ist alles in Ordnung. Da haben wir ständig dieses Gefühl, es ist richtig, was wir tun, und es macht Spaß und vor allen Dingen schafft das Energie. Wenn wir uns im Flow-Kanal bewegen, verbrauchen wir keine Energie, sondern unser System liefert uns Antriebsenergie. Wir haben ja gestern mehrfach gehört, dass Lernprozesse, und es geht ja um Lernprozesse, erfordern, dass ein Gefühl des Sinns vorhanden ist. Wir lernen von unserem System aus alles, was uns Spaß macht, ganz schnell. Alles, was emotional uns Freude macht, das merkt sich das Gehirn sehr schnell, weil es das häufiger haben möchte. Und auch alles, was Schmerzen bereitet, wehtut, das lernt das Gehirn auch schnell zu vermeiden. Aber die meisten Dinge, die wir lernen müssen als Entrepreneur und im Arbeitsleben, tun weder weh, noch machen sie richtig Spaß. Und da gibt es nur noch eine dritte Möglichkeit, und das ist das Sinngefühl. Es ist die Frage, was macht Sinn? Haben wir auch gestern gehört, nichts, hat Herbert Grönemeyer mal in einem Song Der Mensch gesungen, nichts an sich ist wichtig. Es sind die Dinge immer erst dann wichtig, wenn wir ihnen ein Gewicht geben, eine Bedeutung beimessen. Und da hilft uns zum Verständnis der Psychotherapeut und Arzt Viktor Frankl. Er hat als einziger seiner Familie das Konzentrationslager überlebt und hat sich dann anschließend als Arzt Gedanken darüber gemacht, warum doch immer noch so viele Menschen sich selbst das Leben nehmen in dieser bedrohlichen Welt, die eigentlich sich freuen sollten, dass sie überleben können, dass ihnen keiner das Leben von außen nimmt. Und in seinen ganzen Überlegungen und Untersuchungen ist er dazu gekommen, dass der Mensch neben, so hat es sein Lehrer Sigmund Freud, von dem er sich dann distanziert hat, gesagt, zwar seine sexuellen Antriebe hat, und er hat auch den Antrieb, wie Alfred Adler, ein anderer Schüler von Sigmund Freud, gesagt hat, einen Selbsterhaltungstrieb. Aber er hat daneben, neben diesen beiden starken Antrieben, auch den ganz starken Wunsch, ein sinnvolles Leben zu leben, Sinn im Leben zu erfahren. Und das hat er in seiner Beobachtung festgestellt, geschieht dann, wenn der Mensch sich in etwas einbringt, das größer ist als er selbst. Sei es in der Herstellung von Produkten, sei es im Dienst an einem oder mehreren anderen Menschen, sei es in der Hingabe an die Welt neuer Gedanken, neuer Ideen. Man kann es auf einen Satz zusammenbringen: Sinn empfindet, wer Werte verwirklicht. Das war die Grunderkenntnis, dass Menschen, die Werte verwirklichen, ihr Leben als sinnvoll empfinden, und Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht die Chance oder die Möglichkeit haben, Werte zu verwirklichen, ihr Leben als sinnlos empfinden und sogar so sinnlos, dass sie auf den Gedanken kommen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Walter Böckmann, ein Schüler von Viktor Frankl, hat diese Gedanken Viktor Frankls in die Unternehmenswirklichkeit übertragen, und er hat gesagt, wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Das ist also eine unternehmerische Aufgabe, sich zu überlegen, welchen Sinn, welche Möglichkeiten an Werteverwirklichung kann ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten. Und hier ist das sprachlich ganz wichtige Wort bieten zu betonen. Man muss das unterscheiden von vermitteln. Es geht nicht darum, Sinn zu vermitteln. Das machen Religionen oder ideologische orientierte Gesellschaften. Es geht um ein Angebot. Aber ob das Angebot angenommen wird oder modifiziert wird oder ein anderes Angebot angefordert wird, das ist die wichtige Aufgabe in einem freien Unternehmen, in einer freien Gesellschaft. Insofern habe ich dann diese zweidimensionale Dynamik von Professor Csikszentmihalyi in einen dreidimensionalen Flowraum verwandelt, indem ich eine Wand aufgebaut habe, sodass es möglich ist, auf dieser Wand wie mit einem Graffiti herauszufinden, welche Herausforderungen will ich mir suchen. Und das ist die entscheidende Frage, wenn ich ein Unternehmen aufbauen will, das wertefundiert ist, brauche ich eine Klarheit über meine eigenen Werte. Was sind die Werte, die ich verwirklichen möchte? Und ich brauche Klarheit über die Werte, die meine Dienstleistung, die mein Produkt bei den potenziellen Kunden verwirklichen kann. Ich muss mir also Gedanken über meine Werte machen und eine Resonanz finden, das ist dann wieder die Resonanz im Markt, zu den Wertesystemen meiner Kunden. Zunächst über die Brücke der Wünsche. Wenn Menschen Wünsche klar werden aus ihrem Wertesystem heraus, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter, weil sie uns schon eine Richtung angeben. Aber die Richtung reicht noch nicht als konkrete Herausforderung aus. Wir brauchen ein klares Vorstellungsbild von dem, wo wir hinkommen wollen oder wo wir unsere Kunden hin begleiten wollen. Und das markiert sich dann in schriftlich fixierten Zielszenarien. Hier steht nur Ziele, weil das Wort Zielszenario so furchtbar lang ist. Aber ich möchte es zumindest akustisch rüberbringen. Es geht um eine bildhafte Beschreibung, eine sehr anschauliche, sehr konkrete, plastische Beschreibung, die unserem System dann ganz genau sagt, wenn das erreicht ist, was da bildhaft vorgestellt ist, dann ist das, was wir uns vorgenommen haben, gelungen. Es geht letztlich um das Gelingen der Herausforderung. Und wenn wir schon so eine Wand haben, dann haben wir natürlich auch ein Fundament, einen Boden, auf dem wir uns mit unseren Stärken auseinandersetzen können. Und in der genauen Arbeit unterteilen wir dann die Fähigkeiten, das Wissen und die Fertigkeiten von den Talenten, die wir entwickeln. Talente kristallisieren sich so in den ersten 14, 15 Lebensjahren heraus und die bleiben unser Leben lang erhalten. Das sind unsere stärksten Potenziale. Wohingegen Fähigkeiten können immer wieder gelernt werden und auch wieder vergessen werden, verloren werden. Wir sollten unsere Ziele so aus dem Wertesystem heraus entwickeln, dass wir sie mit unseren Talenten erreichen können. Das ist also das Grundkonzept. Und wenn wir uns aber jetzt anschauen, wie die Wirklichkeit aussieht, sind wir in der Wirtschaft in Deutschland weit davon entfernt. Die Gallup-Organisation macht in über 100 Ländern jedes Jahr eine Untersuchung über den Grad an Engagement von Mitarbeitern in Unternehmen. Und wir sehen hier die neueste Untersuchung, die gerade im Oktober rausgekommen ist, vom letzten Jahr für Deutschland. Und da sehen wir, dass ein Anteil von 15% stark engagiert ist in einem Unternehmen, ein Anteil von 70% sehr gering engagiert ist und ein Anteil von 15% überhaupt nicht engagiert ist. Da sehen wir, dass enorme Potenziale brach liegen. Gallup hat in seinen Untersuchungen zum Beispiel an Mitarbeitern 12 Fragen gestellt und eine dieser Fragen lautet: Können Sie jeden Tag das tun, was Sie am besten tun können? Diese Frage wird nur von 20% der Mitarbeiter mit Ja beantwortet. Es gibt allerdings Unternehmen, wo der Anteil der Ja-Antworten bei etwa 40-50% liegt. Und in dem Moment ist die Produktivität höher, der Krankenstand ist niedriger, die Fluktuation ist niedriger, der Return on Investment ist besser, also die betriebswirtschaftlichen, inneren wie äußeren Daten werden drastisch besser, wenn mindestens 40% der Mitarbeiter jeden Tag das tun können, was sie am besten tun können. Meistens ist es in den Firmen, wenn man sich das genau anschaut, dann so, dass 80% der Mitarbeiter jeden Tag das tun können, was sie am besten tun können. Und wenn man sich dann anguckt, warum das so ist, dann liegt es daran, weil die Führungskräfte die Mitarbeiter nach ihren Stärken auswählen, nach ihren Talenten auswählen und nicht nach ihrem perfekten Rundumprofil.